nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Eigentlich kannst du dich schon mal ausziehen. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Eigentlich kannst du dich schon mal ausziehen. In der Disco auf dem Land, wo der Hans die Roti fand, da ging er mit dem Bier ganz verliebt zu ihr. Sag mal, bist du schön, ich möchte mit dir gehen. Kannst du das verstehen, ich kann nicht widerstehen. Der DJ bot den Beat und Hans war, bist du verliebt. Sie dachte sich schon schwieg. Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Und alle Hände, eins, T-Shirt ausziehen, zwei, Schuhe ausziehen, drei, Hose ausziehen, vier. Kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Schon mal!